Fragen und Antworten. Sind wir primär ein Produkt der Natur, also unserer Gene, oder unserer Erziehung und unseres Umfeldes? Diese Frage beruht von vornherein auf einer falschen Dichotomie. Sie basiert auf einem unzutreffenden Paradigma, einer unkorrekten Landkarte von der Natur des Menschen, nämlich dem Determinismus. Wir sind weder ein Produkt der Natur noch unserer Erziehung, sondern ein Produkt unserer Entscheidungen. Denn zwischen Reiz und Reaktion gibt es immer einen Raum. Wenn wir unsere Fähigkeit zu wählen weise einsetzen, uns dabei also auf Prinzipien stützen, wird er größer. Kleine Kinder und geistig Behinderte haben diesen Raum vielleicht nicht, die überwältigende Mehrheit der Erwachsenen aber hat ihn. Der Determinismus ist tief in die Kultur unserer Zeit eingebettet und wird durch das erschreckende Gefühl, dass ich, wenn ich tatsächlich frei wählen kann, selbst für meine gegenwärtige Situation verantwortlich bin, noch verstärkt. Solange jemand nicht ehrlich sagen kann, ich bin, was ich bin, und ich bin, wo ich bin, weil ich mich dafür entschieden habe, kann er nicht mit Überzeugung sagen, ich entscheide mich anders. Werden Führer geboren oder durch ihr Umfeld und Training gemacht? Auch diese Frage beruht auf einer falschen Dichotomie, einem unkorrekten Paradigma des Determinismus. Aufgrund des Raums zwischen Reiz und Reaktion haben wir Menschen die Freiheit zu wählen. Daher werden Führer weder geboren noch durch ihr Umfeld und Training konditioniert. Sie machen sich vielmehr selbst durch Reaktionen, für die sie sich entschieden haben, wenn ihre Entscheidungen auf Prinzipien beruhen und sie immer mehr Disziplin entwickeln, wächst ihre Freiheit zu wählen. Warren G. Bennis und Robert J. Thomas vertreten in ihrem Buch Geeks and Geezers – How Era, Values and Defining Moments Shape Leaders die Ansicht, dass Führer nicht geboren, sondern gemacht werden. Ihr Grundkonzept sieht so aus. Aufgrund einer einzigen intensiven, transformierenden Erfahrung treffen Menschen jene Entscheidungen, die es ihnen ermöglichen, Führer zu werden. Auch Dr. Noel Tichy zufolge wird Führung erlernt. Er geht implizit davon aus, dass die Leute sich dafür entscheiden, von anderen zu lernen und das Gelernte zu befolgen. In beiden Fällen sagen die Autoren eigentlich, dass Führer nicht gemacht oder geboren werden, sondern sich selbst machen. Dass Führung aus Entscheidungen erwächst. Muss man alle vier Fähigkeiten oder Intelligenzen entwickeln? Ja, denn ohne an allen vier zu arbeiten, kann man keine von ihnen wirklich bis zur Reife und Nachhaltigkeit entwickeln. Genau das meint Integrität. Dass unser ganzes Leben auf Prinzipien basiert. Unsere Fähigkeit zu produzieren und Freude zu empfinden hängt letztendlich von unserem Charakter, unserer Integrität ab. Daher müssen wir uns ständig bemühen, unsere physischen, emotionalen oder auch sozialen, mentalen und spirituellen Muskeln zu trainieren, indem wir unsere Komfortzone verlassen und jene Übungen machen, durch die die Fasern reißen. Schmerz. Nach einer ausreichenden Ruhe- und Entspannungspause werden sie dann repariert und sind danach größer und stärker. Siehe dazu die Disziplin des Erfolgs von Jim Lohier und Tony Swartz. Wann sollte man in den Ruhestand gehen? Treten Sie ruhig von Ihrem Job ab, aber nicht von bedeutsamen Projekten. Wer lange leben will, braucht Eustress. Ein tiefes Gefühl von Sinnhaftigkeit, davon einen Beitrag zu leisten, zu wertvollen und lohnenswerten Projekten und Angelegenheiten, besonders für die verschiedenen Generationen seiner Familie. Nur wenn Sie früh sterben wollen, sollten Sie Golf spielen, angeln gehen, Berge von Pillen einnehmen und hin und wieder Ihre Enkel besuchen. Das glauben Sie nicht? Dann sollten Sie Hans Selyes Buch »Stress, Bewältigung« und Lebensgewinn lesen.